Es wurde die Homepage des Außenministeriums der DEFAK eröffnet. Ihre Adresse ist http://www.mfa.gov.kp. Die Homepage wird dazu beitragen, das Verständnis für die auswärtigen Beziehungen und die Außenpolitik der DEFAK zu fördern und nach den Ideen Souveränität, Frieden und Freundschaft, die gut nachbarlichen und freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen der DEFAK und den verschiedenen Ländern der Welt weiterzuentwickeln.